Und wir beginnen mit Episoden für Orchester von Berthold Hummel. Introduktion, Allegro, Quasi Cadenza und Conclusion heißen sie. Hier ist das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Roberto Benzi. Thank you. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 unter der Leitung von Roberto Benzi mit den Episoden für Orchester von Berthold Hummel. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1972. Und jetzt eine Ambivalenz für Viola und Klavier von Eva Sindichakis. Hier ist die Bratscherin Julia Rebecca May. Sie wird von Arno Waschk auf dem Flügel begleitet. Thank you. Ambivalenz, so heißt die Komposition von Eva Sindichakis, die wir gerade gehört haben hier im Concerto Barbarese auf Bayern 2. Gespielt haben sie die Bratschistin Julia Rebecca May und der Pianist Arno Waschk. Und jetzt Aufstieg, eine Ballade für Bariton und Kammerensemble nach Texten von Johanna Schwedes, komponiert von Johannes X. Schachtner. Wir hören den Bariton Peter Schöne und das Ensemble Zeitsprung unter der Leitung von Markus Elsner. Der Himmel, Himmel, Himmel, Himmel. Zwei Sonderschüsse, Sonderschüsse, Sonderschüsse, Sonderschüsse. Kommen die ins Gebüsch getretene, ins Gebüsch getretene, ins Gebüsch getretene Flaschenpost. Das aufgebrochene Siegel, der Schwermut, der... Käferscherben. Zittert, zittert, zittert, zittert. Steigt aus dem Gras ein Ton so wunderbar. Ah, ich verstehe. Ihre Unwissenheit ist bedauerlich. Mein Leierkastenblick. Das Kirchhoffspitze, das Kirchhoffspitze, das Kirchhoffspitze. Schrumpfen zu blutigen Stümpfen. Und der Himmel, Himmel, Himmel, Himmel aus Daunen faltet sich zur Taube. Der Wind aus, kugelt sich vor Lachen, brennt, setzt Flammen, Dünge zwischen Krähenfedern, Kaffeebechern, Feuerholz und den Heimweg tranken Ausflüglern. Der Wind hat sich in die Wipfel gesetzt und schweigt und lauert. Ich bleibe am Hang kleben wie ein nasses Tuch. Ich halte mich zusammen, kleinstmöglich. Ein Kranich, Frosch, ein Bauernhut. Was passt am besten ins Dunkel unter eine Tanne? Zimmer voll Käfer und Wild. Musik.

Mein Kind hat gar kein Tränia graktad numret nigneam numrit. Zwei Wolken geben den Mond preis wie ein gebrochenes Versprechen. Die Amseln schweigen lauter noch als ich. Ich vom Himmel hängt ein schwarzer Strang. Ich ziehe dran. Und lösch die Welt. Der Bariton Peter Schöne und das Ensemble Zeitsprung unter der Leitung von Markus Elsner mit Aufstieg von Johannes X. Schachtner, einer Ballade nach Texten von Johanna Schwedes. Und wir machen weiter hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit HIAS oder HIAS, einem Streichquartett von Alexander Strauch. Und dieses Werk ist eine Hommage an ein Lied über den Hirs, den Wilderer Matthias Klostermeier. 1736 bis 1771 hat er gelebt, eine Art bayerischer Robin Hood. Die Intervalle dieses Liedes wurden numerisch vermessen und daraus neues, konsequent mikrototales und metrisch zerfahrenes Material gewonnen, das im Kontrast zum ursprünglichen Hirslied steht und zu einem harschen, wilden Klangeindruck führt. Hier ist das Zentaurquartett mit Hirs. H-I-A-S oder Hiers. Ein Quartett von Alexander Strauch hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2, gespielt vom Centaur Quartett. Und jetzt Heavy Metal. Aber nein, nicht diese Rockrichtung, sondern eine Komposition von Tom Sora für E-Gitarre und Schlagzeug. Hier sind Johannes Oellinger und Thomas Hastreiter am Schlagzeug. Thank you. Heavy Metal hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Eine Komposition von Tom Sora war das, gespielt von Gitarrist Johannes Oellinger und Schlagzeuger Thomas Hastreiter. Und jetzt ein Drei-Fenster-Duo für Violoncello und Akkordeon von Viera Janáčerková. mit der Cellistin Bianca Breitfeld und der Akkordeonistin Stefanie Schumacher. Ein Spurentango zum Schluss. Das war das Drei-Fenster-Duo von Viera Janáčková mit Cellistin Bianca Breitfeld und Akkordeonistin Stefanie Schumacher hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Und jetzt folgt noch eine Musikgeschichte für Klavier und Orchester von Werner Haider in zwei Sätzen. Traumwandlung und Abhandlung heißen sie. Hier ist der Komponist selbst am Klavier, Werner Haider, begleitet vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Muhai Tang. Thank you. Eine Musikgeschichte von Werner Haider, die er selbst als Klaviersolist gespielt hat, zusammen mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Muhai Tang.